Einheit 1. Café D. 1.1. 1. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar. Bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, im Kurs A1. Ich heiße Samira Sundaram. Ich komme aus Indien. Ich bin Katja Borowska aus Russland. Was trinken Sie? Orangensaft. 2 Orangensaft, bitte. 2. Grüß dich, Julian. Das sind Belal und Alida. Hi, woher kommt ihr? Wir kommen aus Marokko. Und du? Woher kommst du? Aus den USA. Was möchtest du trinken? Kaffee. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, bitte. 4 Kaffee, bitte. 3. Hallo, Marina. Tag, Yumei. Marina, das ist Frau Schiller. Sie ist Deutschlehrerin. Frau Schiller, das ist Marina Alvarez. Guten Tag, Marina. Woher kommen Sie? Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Was möchten Sie trinken? Eistee. Ich auch. Also 3 Eistee.